Das nächste Lied ist hervorragend zum Nackttanzen geeignet. Ja, da hängst du dich aus Minderwertigkeitskomplex. Häng mich aus. Zeit wird's. Bin ich schuld, ich bin das Rind. Ich war gerade so auf ausgezogene Frauen fixiert, dass ich eben nicht nachdenken konnte. Normal. Eins, zwei und. Immer was anderes ist sie. Einmal weiter sie, als wenn man soll, aber vorbei auch noch ist. Wenn der Liebe sich das Helfer, der Wasser aufstellt, wie er was soll, aber vorbei auch noch ist. Oh, da bin ich immer lieber, da bin ich dauernd in die Kreis. Ich hab immer nicht dabei, er lieber bin. Und da bin ich immer wieder an der Sinn. Ich hab so weit, wenn man soll, aber vorbei auch noch ist. Das mit dem Nackttanzen müssen wir noch üben. Selber, selber. Ich weiß wirklich nicht, wie wir auf diese Scheiße gekommen sind. Ich kann nicht dafür, es ist eine Stimme, die sagt es mir.